Extrablatt, Extrablatt. Ja, bitte eine Ausgabe für mich. Ja, grüß Gott, wir sind mal wieder da mit einem Extrablatt. Genau. Die Elite, euer Lieblingspodcast, euer beliebtester Lieblingspodcast aus Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart. Aus Stuttgart. Stuttgart. Sag Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart. Grüß Gottle aus dem Kessel. So, schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Also, wir haben einiges zu erzählen. Gell? Also. Ich kann da wirklich nichts für. Heute rede ich mal in meinem Heimatdialekt, gell? Also, das kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen, ja. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Und da war es ja auch schon wieder rum, da kostet, also, das ist noch nicht mal glatt, das ist schon richtig schwäbisch. Die halbe war 50 Cent teurer als zuletzt. Es ist war jedes Jahr das gleiche. Das ist deprimierend, ja. Und selbe, sogar. Weil der Schwabe kennt ja dieses gleiche selbe manchmal nicht. Ja, der Schwabe kennt auch den Unterschied zwischen als und wenig. Ja, das ist ja gesagt, als wie. Wenn das ganz schlimm treibt, dann ja. Dafür kennt er das einzigste. Ja, es war 50 Cent teurer als wie das letzte Jahr. Genau. Eben, das ist immer das gleiche und selbe. So, grüß Gott, wie man bei uns im Schwäbischen sagt. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Ich habe dich nicht gefunden, du warst einfach da. Ja, also wir sitzen halt zusammen und schwätzen ein bisschen. Worüber sprechen wir denn? Ich würde tatsächlich das Thema thematisieren, Kritik. Kritik. Ja, kannst du das aushalten, dass wir über Kritik sprechen? Ja, klar. Bist du kritikfähig? Ja, bin ich durchaus. Okay. Also, die Frage ist ja tatsächlich, wie geht man, erstens, wie äußert man Kritik? B, was ist die Basis von Kritik? Und C, wie geht man auch mit Kritik um? Okay, soll ich das schnell abfrühstücken? Ja, mach. Also, wie äußert man Kritik? Am besten mit dem Schwert. Dann, was war die zweite Frage? Sag mal, du kannst ja nicht mal drei Fragen merken. Ich bin alt. Darf ich bitte kritisieren, du solltest dir solche Informationen bitte aufschreiben? Ich kann mir den Scheiß doch selber nicht merken, Mensch. Das ist so nicht, Freundchen. Also, jetzt fass dich mal ganz schön an die eigene Nase. Wenn du dir deine eigenen Fragen, auf die du so dringend eine Antwort suchst, schon nicht merken kannst, dann kannst du von mir, altem Sack, nicht erwarten, dass ich mir den Scheiß, den du ständig von dir gibst, auch noch merken kann. Ich meine, es ist eigentlich schon zu viel verlangt, dass ich dir überhaupt zuhöre. Du solltest mir dankbar sein, dass ich das tue. Liebe Zuhörer, wir sind euch dankbar, dass ihr uns zuhört. So, kommen wir mal zum Punkt. Also tatsächlich, die Frage ist ja wirklich, erstmal, auf welcher Basis kann man überhaupt Kritik äußern? Und man muss ja immer mit der Frage, wird immer mit der Frage konfrontiert, wie subjektiv ist sowas? Wie subjektiv ist Kritik? Ja, denn tatsächlich, also ich als Konstruktivist und Soziologe kann natürlich nur sagen, ich bin ja Praktiker, du bist ja der Theoretiker. Richtig. Ich kann nur sagen, es gibt keine objektive Kritik in dem Sinne, weil die Frage ist ja immer, wie wer was wahrnimmt. Ja. Und dementsprechend, das, was jemand Einzelner wahrnimmt, kann immer nicht objektiv sein, sondern es ist immer seine subjektive Sicht. Du kannst dich auf den Kriterienkatalog quasi interpersonal einigen und dann sagen, okay, das ist jetzt Objektivität. Aber ja. Ja, aber selbst anhand dieser Geschichte nimmst du immer eine gewisse subjektive Note mit. Weil du selbst ja Dinge wahrnimmst. Also selbst die Wahrnehmung von dessen, was du da wahrnimmst, ist ja nicht genormt. Das heißt, du nimmst Sachen anders wahr, als ich sie wahrnehme, obwohl, keine Ahnung, die Farbe möglicherweise die gleiche ist, aber wir können nie sicher abgleichen, dass das die gleiche Farbe ist, weil wir ja quasi... Das ist eine Frage, in welchem Bezugsrahmen du dich bewegst. Also Kritik, wenn du dich in einem rationalen System wie Wissenschaft bewegst, dann kannst du Kritik natürlich auf objektive Maßstäbe beziehen, wohingegen, wenn du dich in den Bereich des Ästhetischen bewegst und Geschmacksurteile triffst, dann wird das mit der Kritik schon wieder schwieriger, denn über Kunst lässt sich ja bekanntermaßen nicht streiten. Ja, wobei du selbst in der Wissenschaft eine gewisse Reliabilität und Validität immer in gewissem Maß kritisieren und anzweifeln kannst. Ja gut, aber da kritisierst du dann wieder etablierte Verfahren und auch die kritisierst du auf eine gewisse Art und Weise, nämlich in einem rationalen Diskurs und damit folgst du den Regeln des Rationalen und damit ist die Kritik wieder objektiv. zumindest in dem Rahmen, in dem es objektiv definiert wurde, weil du hast natürlich immer noch externe... Du kommst sowieso nie aus dem Bezugsrahmen raus, das ist ja der... Ja, es ist immer ein Modell, das halt quasi auf die Realität angewendet wird und dementsprechend ist es automatisch immer trotz allem nicht... Ja, genau, aber modellsubjektiv. Genau, aber du kritisierst, selbst wenn du das Modell kritisierst, tust du das wieder auf rationaler Grundlage, weil du dich sonst aus dem Diskurs rausfeuerst. So, meine Damen und Herren, willkommen zum Proseminar Wissenschaftstheorie mit Professor Dr. Nemi Luhmann und Dr. H.C. Mult viel Zeilenende Kuhn. Was für ein Kuhn? Paradigmenlehre, wie hieß denn der mit Vornamen? Okay, keine Ahnung. Wissenschaftstheoretisch bin ich ganz dabei. Bei Paradigmenlehre. Interessant, dass du Luhmann nennst, der überhaupt kein Methodiker war. Also, Der hatte auch kein System. Luhmann war einfach scheiße. Wenn dann eher so schnell esse, aber. Willkommen, falls ihr jetzt noch da seid. Wir machen nicht so weiter. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so 90% aller Hörer so. Wir haben die Kritik bekommen, nach 4 Minuten fand uns jemand unsympathisch. Ich könnte mal kurz schauen, wir sind bei 6 Minuten, der ist eh schon weg. Ja, genau. Also man sollte das, also wir haben jetzt 90% unserer Hörer vergraut, aber die restlichen 10%, die verstanden haben, was wir davon müssen, die haben herzhaft gelacht. Ja, und werden jetzt total total enttäuscht sein, wenn wir jetzt das Niveau senken. Juhu! tatsächlich ist ja die Frage aufgekommen, wir haben ja einen Podcast reviewed. Und wir mussten uns mit der Kritik auseinandersetzen, dass wir dies zum einen sehr subjektiv getan haben. Du musstest dich damit auseinandersetzen. Ich habe das nicht gelesen. Ja, aber wir müssen uns mit dieser Kritik natürlich auseinandersetzen. Dementsprechend nehmen wir dieses Feedback natürlich ernst und sprechen da mal drüber. Also okay, ja. Ja, natürlich können wir es nur subjektiv beurteilen nach unseren selbst gesteckten Maßstäben. Und wir haben tatsächlich auch aufgerufen zu dieser zu Review-Vorschlägen. In dem Fall kam die Review bitte tatsächlich vom Podcastenden selber. Ja. Und dementsprechend ist es, glaube ich, legitim, dass wir unser subjektives Maß transparent übrigens, also wir haben ja ganz klar unsere Kriterien offengelegt, wonach wir beurteilen. Genau. Dementsprechend, ich gehe da, glaube ich, nicht d'accord, dass wir da. Also das boshaft subjektiv waren, natürlich, ne, gebe ich zu. Klar, natürlich können wir es nur subjektiv machen, weil wir sind nur zwei Menschen. Die sich auf einem transparent offenen System und Kultur und Ästhetik auseinandersetzen. Wir sind ja im Prinzip damit eingestiegen. Wir haben unseren Bewertungsstandpunkt klar gemacht. Wir haben gesagt, an welchen Kriterien wir gemacht haben und was essentiell für Kritik ist. Wir haben beide den Anspruch kommuniziert, dass wir in unserer Kritik fair und freundschaftlich sein wollen dem Kritisierten gegenüber. Genau. Und ich fand, das haben wir ganz gut gelöst. Also stand niemand mit der Machete bei mir vor der Tür. Genau, ja, also ich trage mal kurz eine Kritik vor, die wir auch noch bekamen in unserem Man ist ja lernfähig, also lies doch mal vor. Auf unserem Blog bekamen wir Lob. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Das könnt ihr selber machen, aber danke für das Lob. Womit ich ein kleines Problem habe, ist folgendes. Ein Podcast soll gereviewt werden, um eine Empfehlung abgeben zu können oder eben nicht. Ja. Okay. Gut, aber ein Review verlangt eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Medium. Mit dem Medium Podcast? Mit dem Medium, mit dem man sich beschäftigt. Ah, mit dem konkreten Podcast. Genau. Okay. Wenn wir uns an die Spiele setzen, also er spricht jetzt für sich, also für sie, sich und den Moderator. Es ist in dem Fall ein Co-Host, der das kommentiert hat. Konnten wir auch nicht durch Let's Plays klicken, bis wir die Story hatten. Und ebenso wenig können 5 Folgen über einen plus 70 Folgen Podcast eine klare Aussage treffen. Richtig. Das war auch gar nicht unser Anspruch. Genau, deswegen hatten wir transparent kommuniziert. Wir haben uns jeweils eine Folge getrennt voneinander angehört. Und um den Entwicklungsstand dieses Podcasts zu hören, haben wir die erste Folge gehört, um zu schauen, was ist die Prämisse und wie klang das damals möglicherweise. Mhm. Und die neueste Folge, um zu hören, wie klingt das jetzt, was können wir damit anfangen und wie hat sich das möglicherweise entwickelt. Also genau. Sprich, haben sich möglicherweise Personen geändert, was erfahren wir über die Personen, was hat sich möglicherweise inhaltlich geändert, konzeptionell geändert und dann hört man sich jeweils halt nochmal eine separat getrennte Folge an, um einfach nur auch einen eigenen Horizont nochmal zu entwickeln, um zu schauen, wo ging möglicherweise mein Interesse hin. Also ja, du hast ja durchaus dein Interesse auch an dem Podcast in die Folge, in die du reinhörst, quasi genau probiert. Und ich habe natürlich in Folgen reingehört, die mich interessiert haben. Wir sind ja also durchaus nach Neigung gegangen, so wie wenn man sich einen Podcast für einen Podcast potenziell interessiert, weil man den empfohlen bekommen hat, ja wahrscheinlich auch vorgehen genau würde ich und, jetzt mal behaupten. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, also da würde ich behaupten, wir sind da relativ transparent mit umgegangen. Ja. Also falls ihr jetzt tatsächlich von uns gereviewt werden wollt, das wäre tatsächlich unser Weg, wie wir das machen würden. Wir nehmen natürlich noch eine Lehre mit und das würde ich jetzt dir noch vorschlagen. Mhm. Jeden Podcast, den wir reviewen, schreiben wir davor an und bitten diesen Podcast um einen Pick. Das heißt, dieser Podcast soll uns eine Folge mit auf den Weg geben, ja, die wir auch beide gemeinsam hören. Mhm. Das heißt, wir haben dann tatsächlich die erste Nullnummer, wir haben die aktuellste, wir haben den Editor's Choice, also Editor's Pick, und wir haben jeweils die beiden Kritiker-Picks. Das heißt, du suchst einen, ich suche einen raus. Und dann haben wir nämlich tatsächlich auch die 5 Folgen und yo, dann haben wir auch die Folge, wo eine Person sagen kann, okay, die Folge, die würden wir euch bitte mit auf den Weg geben, weil die drückt am besten aus, was unser Podcast wirklich macht. Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt hingehen würden und die über 100 Folgen Elite zum Beispiel, also ich gehe ganz stark davon aus, wer unsere allererste Nullnummer hört, der weint. Der und dann unsere heutigen Folgen anhört, der weint noch mehr. Der wird definitiv ein riesen Quantensprung, wenn nicht sogar ein Lichtjahrsprung in der Qualität bemerken. Also tatsächlich ist da ein himmelweiter Unterschied. Zudem eben eine ganz andere Prämisse. Denn genau, die erste Staffel bestand auf einer ganz anderen Prämisse als die jetzigen Folgen jetzt. Richtig. Man könnte fast schon so weit gehen zu sagen, dass das mittlerweile ein anderer Podcast ist und dass wir im Prinzip, als wir die Elite als geheime Weltverschwörung beerdigt haben, einen ganz neuen Podcast nochmal gestartet haben. Genau, nur mit dem gleichen Namen. Richtig. Was ja sehr lustig ist, wir bekamen die Tage auf Twitter so ein bisschen Heat, weil wir haben irgendwie eine Frage gestellt und daraufhin kam von einem jungen Mann, von dieser komischen Splitterpartei. Der Mann hatte sozialdemokratischen Hintergrund. Ja, genau. Mann mit sozialdemokratischem Hintergrund. ja, der kam auf den Trichter, uns vorzuwerfen, die Elite, ja, das kann ja eigentlich nur Verschwörung sein. Wir sprachen in dem Fall über den Besatzungsstatut von Zypern und er bezeichnet es als Verschwörungstheorie. Interessant, dass Sozialdemokraten sowas als Verschwörungstheorie sehen. Genau. Ja. Also die Zyperer sehen das nie so. Die haben das live. Mhm. Und ich meine, falls man Wikipedia nicht als Quelle nimmt, dann nimmt man halt die Zeit als Quelle. Übrigens, die Zeit wird auch nicht von Meister Hora geleitet. Dementsprechend, die Elite ist auch nicht die geheime Weltverschwörung. Also danke für die Aufmerksamkeit. Also gut, okay. Der Punkt des Kritikers war jedenfalls, dass man auf Basis von 3 Folgen ein Gesamtkunstwerk namens Podcast, der zu Unterhaltungs- oder Informationszwecken dient, nicht bewertet werden kann. Genau. Das ist auch nicht der Gesamtanspruch, sondern die Frage ist, ich höre in einen Podcast rein, schaue mir an, was ich dann gehört habe und bewerte auf dieser Basis transparent, offen kommuniziert, was ich gehört habe, was meine Meinung dazu ist und ob ich das Ding nochmal hören kann oder nicht. Zum Beispiel, ganz ernsthaft, jetzt kam ja Rage 2 raus und er hat das Ding gereviewt. Ich neige tatsächlich dazu, das da doch mal anzuhören. Also wir haben ja auch Positives dazu geäußert. Wir finden ja durchaus auch positiven Anklang. Dementsprechend Kritik kann man, glaube ich, schon äußern, wenn man transparent sagt, in welchem Umfang man es gemacht hat. Es gibt ja zum Beispiel von Jörg Langer und anderen Konsorten, also Jörg Langer, Chefredakteur von Gamers Global, und ist er auch Chefredakteur von der Retro Games? Keine Ahnung. Oder ist er Herausgeber nur? Lange auch Chefredakteur bei der GameStar gewesen. Ja, dieser Jörg Langer hat ja auch diese Diskussion mal angestoßen, wie das denn wäre, wenn man Videospiele bewertet und ob man die komplett durchgespielt haben muss. Und zwar bis ins letzte Eckchen. Mhm. Weil ganz ernsthaft, wenn ich jetzt, also Far Cry 5 zum Beispiel, habe ich ja so ein bisschen gerendet, so ganz kleines bisschen. Wochenlang. Minimalst. Auf alle Fälle, das Ende ist ja wirklich so Storyline. Jetzt allerdings dieses Spiel zum Beispiel mit 10% zu bewerten, weil die Story kacke ist, wäre ja albern, weil die Spielmechaniken an sich sind funktional, die Welt ist unheimlich spannend, die Steuerung taugt auch, im Far Cry-Modus sowieso halt, also es ist halt die Far Cry-Steuerung, die, wenn die so schlecht wäre, dass man nicht das Spiel würde, wären die nächsten Teile nicht so aktiv gekauft worden, würde ich mal behaupten. Entsprechend, da hat sich schon etwas etabliert und da ist eine Steuerung schon durchaus funktionierend. Dementsprechend, ja, sehen wir es, wie es ist. Du kannst natürlich ein Spiel bewerten nach Steuerung, Spielmechanik, Storyline, Storytiefe. Und ich glaube, wenn du so das halbe Spiel durchgespielt hast von so einem Open-World-Game, so, keine Ahnung, 2 oder 3 Bosse gelegt hast, also so größere Bosse gelegt hast, ich glaube, dann kriegst du es schon hin. Und wenn dann am Ende der Story-Twist halt irgendwie blöd ist, so wie bei Far Cry 5, ja, dann kann man sich da schön herrlich drüber aufregen, aber es funktioniert als Spiel trotz allem. Ja. Man kann natürlich jetzt zum Beispiel New Dawn, den Nachfolger, dann auch in diesem Kontext sehen und sagen, okay, der erzählt die Story dann einfach nochmal weiter. Ab viel neue Spielmechanik kommt nicht dazu, beziehungsweise schon, und zwar so ein Tier-System, also so ein Rangsystem. Und da zum Beispiel kann ich sagen, das kotzt an, weil es tatsächlich dafür sorgt, dass du möglichst zügig versuchst zu leveln, um Gegner, die irgendwo auftauchen, zu legen. Das ist das eine. Um dann auch größere Belohnungen zu kriegen. Und zweitens, wenn du zu schwach irgendwo auftauchst, bringt dir auch die beste Steuerung, das beste Aiming nichts, weil ein Headshot ist dann eben kein Insta-Kill, sondern macht halt nur tierisch Schaden, aber killt halt nicht endgültig. Und mit den besten Waffen killst du halt mit deinem Headshot die stärksten Gegner, aber killst halt auch mit einem einfachen Treffer, so, keine Ahnung, Torso-Treffer, schon die Low-Level-Gegner. Und dann, dadurch wird's dann wiederum zu unbalanciert. Ja. Und das zum Beispiel kann man an diesem Spiel durchaus kritisieren. Ja. Auch dafür muss man es nicht durchgespielt haben. Das ist so steuerungsmäßig, das kann man kritisieren. Und da brauchst du das, dafür musst du es nicht durchgespielt haben. Mhm. Du kannst natürlich sagen, okay, die Endgegner sind irgendwie nervige Bosskämpfe, die wirklich unheimlich stressig sind. Und die beiden Bosskämpfe sind bis dahin auch tatsächlich ja so nicht da gewesen. Außer du hast halt diese legendären Viecher legen wollen. Aber es ist durchaus stressig und schlecht. Aber du musst das Spiel nicht durchgespielt haben, um zu sagen, oder bis in den letzten Winkel gesehen haben. Und genau so würde ich auch sagen, kann man einen Podcast durchaus bewerten und kritisieren, wenn man es transparent, offen kommuniziert, wenn man 5 Folgen von 70. Genau. Also ich meine, ganz ernsthaft, wer uns kritisieren möchte, darf das liebend gern tun. Der soll das tatsächlich nach diesen Kriterien, er soll sich unsere Nullnummer, am besten bitte die Nullnummer der ersten Staffel und die Nullnummer der zweiten Staffel. Wenn er nämlich wirklich über den jetzigen Podcast reden möchte, sollte er sich die Nullnummer der jetzigen Staffel. Also es wäre dann quasi die 101. Folge. Ja. Und dann darf er sich gern die aktuellste Folge anhören. Und sollte sich natürlich logischerweise mit dem Konzept auseinandersetzen, dass wir immer eine Folge und ein Extrablatt oder eine Kulturbeilage machen. Ja. Und das sind so Sachen, das haben wir ja auch kommuniziert. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er quasi Talkthroughs macht und auch spoilerfreie Sachen. Genau. Wir haben auch Videos erwähnt, nur mit dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, es ist ja ein Podcast und kein Video, was wir bewerten. Wir bewerten nur den Podcast an sich. Genau. Das ist nur eine Frage, auf welche Ebene deine Kritik letzten Endes zielt. Und es ist eine Frage, mit welchem Ziel du die Kritik betreibst. Wenn die Frage, wir sprechen hier letzten Endes sprechen wir über Popkulturkritik und da geht es um die Frage, gefällt oder gefällt nicht. Und um die Entscheidung zu treffen, muss ich weder sämtliche Folgen eines Podcasts hören, noch einer Serie geschaut haben oder einen Film komplett gesehen haben oder ein Buch gelesen haben, ob es gefällt oder nicht gefällt, kann ich nach einem gewissen Zeitraum entscheiden. Und die Kriterien, die sind durchaus subjektiv gesetzt. Die hängen von meiner Geduld unter anderem ab. Ansonsten kommst du ja sowieso in Teufels Küche, weil du dir die Frage stellen kannst, kann ich einen Podcast, der noch nicht abgeschlossen ist, dann überhaupt bewerten? Genau. Genau. Was anderes ist es, wenn du dich auf die inhaltliche Ebene begibst, vornehmlich bei abgeschlossenen Werken, wenn du so Sachen wie eine Storyline bewerten möchtest in einem Spiel oder auch die Architektur der Figuren in einem Roman, da kannst du ja, da kommt dann ja irgendwann der Deus Ex Machina im Zweifelsfall raus und macht alles kaputt. Wenn du einen Autoren oder einen Spieleautoren, einen Buchautoren oder sonst was oder einen Serienautoren auf der inhaltlichen Ebene stellen möchtest und ihn da kritisieren möchtest, dann musst du dich natürlich auch mit allem beschäftigen. Dann musst du das Gesamtbild sehen, aber nicht, wenn es um die Frage geht, gefällt nicht, ich habe Bock, mehr davon zu hören. Und das ist letzten Endes das Urteil, das ich fälle, wenn ich eine Empfehlung abgebe. Ja, wobei, die Frage ist jetzt tatsächlich, wenn ich ein Videospiel nicht durchgespielt haben muss, um es zu, um eine Review zu machen, muss ich ein Buch komplett gelesen haben, um es zu reviewen? Oder kann ich auch sagen, okay, nein. Die letzten 20 Seiten lasse ich einfach mal weg, weil der Plot-Twist, der am Ende quasi alles auflöst, spielt ja gar keine Rolle, ob mir das Buch bis dahin gefallen hat oder nicht. Oder ob das Buch bis dahin gut war oder nicht. Es kommt auf ich würde sagen, es gibt Plot-Twists, die dir den Gesamteindruck vom Buch versauen können, aber selbst dann schreibst du, glaube ich, keine vernichtende Kritik, dann sagst du immer noch, okay, es hat mich so weit unterhalten. Also zum Beispiel Nullzeit von Juli C. war so ein Buch, das wirklich so auf den letzten Seiten so einen Twist bekam, dass es komplett die Story drehte. Ja. Das fand ich ganz großartig übrigens. Also das ist bei Juli C. ist das ja sowieso die Standardmasche. Also bei Juli C.'s Romane fangen insgesamt immer sehr langweilig an. Ich habe zuletzt noch Unterleuten gelesen. Und am Ende passieren irgendwelche affenartigen Dinge und Twists. Das gehört bei ihr zum Schreibprogramm dazu. Aber ich kann, ehrlich gesagt, wenn jemand einen Juli C. Roman nach 100 Seiten zur Seite legt und sagt, ach du Scheiße, kann ich das durchaus nachvollziehen. Okay, das war meine Frage, weil habe ich dann aber das Recht, eine Review darüber zu schreiben? Ja, dann darf ich sagen, okay, das ist ein Schreibstil, der ist furchtbar langweilig, und dann kann ein wohlmeinender Mensch natürlich noch sagen, pass auf, das wird anders, quäl dich mal durch die Seiten, du wirst dafür so krass belohnt, dass sich die Traktur lohnt. Aber dann kann ich immer noch sagen, nee, sorry, also ich lese nicht, um gequält zu werden und dann total begeistert zu sein, sondern ich lese, um unterhalten zu werden, und greife lieber zum Inni-Lorenz-Roman. Okay. Sorry für alle Fans von Wanderhuren. Und ebenso wenig können 5 Folgen, also ich trage meine die Kritik weiter vor. Ja, gern. Und ebenso wenig können 5 Folgen einen 70 Folgen Podcast auseinandernehmen. Ja, und wenn einer der Redner, Zahlen möchte ich kurz übrigens noch sagen, dass das bei Serien ist das tatsächlich mein Kriterium. Wenn mich eine Serie nach 5 Folgen nicht hat, dann ist es mir scheißegal, ob es da noch 8 Folgen gibt, in denen, keine Ahnung, Drachen auftauchen oder nicht. Dann wird die Serie nicht mehr geguckt. Dürfen wir eigentlich Game of Thrones spoilern und sagen, Bran wird König? Nein, das dürfen wir nicht, und du schneidest jetzt bitte raus, dass Daenerys stirbt. Also nee. Ja, aber dass Jon zur Nachtwache kommt, da dürfen wir spoilern. Ich glaube, das dürfen wir kommunizieren. Das ist eine ganz andere Frage noch, die wir auch mal irgendwann klären müssen. Ab wann sind denn Spoiler tatsächlich legitim oder nicht? Legitim, also ab wann darf man wissen, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist? Also ja, da verfolge ich rigoros die Politik. Sobald irgendjemand sagt, dass er Star Wars noch nie geguckt hat, muss dieser Mensch erst Star Wars gucken, bevor er wieder mit mir sprechen darf. Okay, nee, das ist tatsächlich eine Frage. Aber wann sind Spoiler tatsächlich Spoiler? Was tatsächlich ein Problem des Informationszeitalters ist. Eben, genau. Also das sollten wir separat diskutieren. Das ist ein schönes Thema für eine Kulturbeilage. Wunderbar. Na, machen wir. Weil irgendwann mal. Es ist, weil ich habe ja auch die Liebste irgendwann genötigt, zumindest Episode 4 bis 6. Wir haben natürlich Episode 1 bis 6 geguckt. Aber einfach nur 4 bis 6 ist einfach so das Butterbrot der Popkultur, weil es wird so häufig referenziell darauf Es wird so Bezug häufig genommen. Darauf referenziert. ja, es wird so häufig Bezug drauf genommen, dass du einfach so viele Gags in der gesamten Popkultur nicht verstehst, wenn du Star Wars nicht gesehen hast. Wobei du natürlich nichts verloren hast, wenn du die Gags nicht kennst. Ja, du kriegst... Dir fehlt die Marmelade auf dem Butterbrot. Ja, du nimmst halt, genau, du nimmst halt den Spaß nicht mit. Also dir fehlt halt das Butterbrot, auf das du die Marmelade schmieren kannst. Oder so rum, ja. Und wenn einer der Redner zugibt, weder Interesse an Podcasts... Hast du kein Interesse an Podcasts? Ja, dazu stehe ich auch, dass das insgesamt nicht mein Medium ist. Also, ist so. Ja, aber zumindest so viel Interesse, dass du zumindest sagen kannst, okay, ich kann mir trotzdem anhören. Ich gebe dem gerne eine Chance und wenn es mich catcht, dann ist es. Es ist nicht so, dass ich sage, Podcasts voll das scheiß Format, aber ich bin halt nicht so der auditive Typ. Noch ein Spiel? Ich entsinne mich eigentlich, wir haben tatsächlich mal... Da stehen meine ganzen Sims-Teile. Du hast da Sims-Teil, du hast da Divinity Origin Sim. Original Sim, da steht KOTOR, die KOTOR Collection, da steht Warhammer Dawn of War, müsste das sein? Nein, das ist Total War Warhammer. Warhammer. Das stimmt, das habe ich nur in meinem Steam. Da steht Icewind Dale. Hier ist ganz altes Schätzchen. Baldur's Gate, ah, schön. Die Black Eye Compilation mit Baldur's Gate, Landscape Tournament, Icewind Dale. Da steht Icewind Dale 2. Sims 3 Reiseabenteuer. Wir haben Folgen zu Two Point Hospital gemacht. Ja, wir haben über Far Cry gespielt. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Du hast ein Super Nintendo hier. Wir haben Mario Kart gespielt. Wir haben eine Top 10 Ranking Folge zu Videospielen gemacht. Ich entsinne mich eigentlich nicht, dass du kein Interesse an Videospielen hast. Ich bin kein klassischer Spiele-Nerd. Ich bin wahrscheinlich eher sowas, was man Casual Gamer nennt. Aber Entschuldigung, du hast sogar Shogun 2 Total War. Also Shogun 2 habe ich gespielt. Ich habe einen gewissen, das einzige Genre, wo ich richtig nerdig werde, das sind Wirtschaftssimulationen. Da bin ich wahrscheinlich auch der einzige Mensch auf Erden, der die gerne spielt. Das habe ich vielleicht falsch kommuniziert. Also ist es nicht so, dass ich kein Interesse an Spielen hätte. Ich hatte nur das Problem, dass ich sämtliche Spiele, die ihr gespielt habt, irgendwie leider nicht so wirklich durchgespielt habe. Angespielt mal vielleicht. Ja gut, es sind ja auch teilweise Konsolenspiele, was man halt, wenn man dann irgendwann mal zum PC-Gamer wird, irgendwann einfach hinten runterfallen lässt, weil dann irgendwann die Konsolen wirklich... Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe angefangen mit einem Atari 2600. Das ist so ein wirklich Futzel-Spiele. Dann flog irgendwo ein Amiga bei einem Kumpel rum, dann flog irgendwo ein C64 bei einem Kumpel rum. Dann gab es ein NES, das bei uns zu Hause stand. Dann stand ein Super NES bei uns zu Hause. Freunde von uns hatten irgendwelche komischen Arschlochkinder-Konsolen, alias Sega-Konsolen, also Mega Drive, oh, ja. Master System und Co. Wir hatten irgendwie flogen in verschiedenen Varianten irgendwann die Gameboys und Game Gears an einem vorbei. Und irgendwann 1997 stand dann auf einmal ein PC bei uns zu Hause. Und zack, bumm, ich habe dann keinen Gamecube mehr gekauft. Ich habe keinen N64 mehr gekauft. Ich habe keine Wii, keine Wii U, keine Dreamcast. Dreamcast ja sowieso das schon mal nicht. Das war die letzte Sega-Konsole noch. Dann Playstations flogen nicht bei uns zu Hause rum, keine Xboxen und... Ja, PlayStation und PlayStation 2 hatte ich tatsächlich noch. Aber Fakt ist, irgendwann war ich dann tatsächlich PC-Gamer und auf dem PC kannst du dann Konsolenspiele im Notfall emulieren. Aber die PC-Spiele-Bibliothek bietet so viel Bandbreite und wenn du dann noch diese alten spaßigen Spiele aufarbeitest, die du auf der Konsole noch irgendwo hattest, die du auf ja, Amiga und auf C64 hattest und die noch durchackerst, dann brauchst du auch die aktuellsten Konsolenspiele eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel sowas wie God of War fliegt, wird mir wahrscheinlich im Leben nicht auf die, wird bei mir einfach nicht stattfinden. Red Dead Redemption, genau das gleiche Thema. Solange dieses Spiel nicht auf einem tauglichen PC irgendwann mal läuft, werde ich dieses Spiel nicht spielen. Ja, also das weiß ich eben. Ich glaube, die Gefahr ist gerade, dass wir uns zu sehr in den Rechtfertigungsmodus begeben, weil wenn wir auf Kritik reagieren. Der Anspruch war, also tatsächlich, wie gesagt, ich bin durchaus Gamer. Das Problem, was ich damit hatte, war, dass die Spiele für mich totgequatscht wurden, letzten Endes, um es mal scharf zu formulieren. Ja, aber du hattest ja, ne, ich habe gar nicht rechtfertigen, es ging mir darum, dass weil du ja sagtest, Spiele, die dich nicht interessieren, ja, das liegt aber wirklich an dieser Konsolen-PC-Diskussion. Du hast halt einfach irgendwann diese Bandbreite auf der Konsole, das ist für mich keine Rechtfertigung. Es ist für mich eine Erklärung, dass Spiele halt einfach auch tierisch am Arsch vorgehen. Wie gesagt, Red Dead Redemption. Genau, ich meine, ein Podcast zu dem Spiel hätte mich ja durchaus begeistern können und neugierig machen können. Was, Red Dead Redemption? Das ist da. Red Dead Redemption 2 haben die besprochen. Ich weiß, dass sie es besprochen haben. Nein, ich meine nur grundsätzlich, selbst wenn ich kein großer Gamer bin, heißt, kann ja mich trotzdem ein Podcast zum Thema Games, wenn er gut gemacht ist, vielleicht dafür begeistern. Also ich habe auch da, zum Beispiel, da bin ich ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn die Spieleveteranen oder auch, ja, wenn die Spieleveteranen vor allem, die sprechen ja häufig auch über aktuelle Spiele, das geht bei mir dann durchaus auch weg, wenn ich merke, es ist ein Konsolenspiel. Breath of the Wild, Zelda, das ist sowas, wo ich mir denke, ja, okay, erzählt mir was drüber, das kann durchaus für mich spannend sein, aber irgendwie ist es so, es wird ein Spiel sein, das ich auch so schnell nicht spielen werde. Also es wird auch keine Switch in meinen Besitz gehen und dementsprechend wird dieses, also auch da, kein Interesse an Games heißt halt nicht kein Interesse an Games, sondern kein Interesse an manchen Spielen auch möglicherweise. Genau, und das ist trotzdem so, also ich bin ja so ein klassischer Nerd, ich lese auch Feuilleton-Artikel über Bücher, die von denen ich weiß, dass ich sie nicht lesen werde. Und du hast noch große Aufmerksamkeit an den Tag gelegt. Ich habe noch große... Also weder das, noch das, noch das. Also noch große Aufmerksamkeit hast du an den Tag gelegt. Achso, ja, ich bin aber mit der Prämisse gestartet. Ich will das hören und irgendwann, sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen grob formuliere, ich bin dabei fast weggepennt, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Und dann habe ich die Möglichkeit, es entweder abzubrechen oder mich durchzuquälen. Dann trübt das leider etwas die Glaubwürdigkeit, für mich zumindest. Okay. Das ist legitim. Ja, okay. Klar. Aber der Punkt, leider erfährt man zu wenig über die Sprecher, ist vielleicht diese Tatsache geschuldet. Naja, blöd nur, dass es ja auch meine Kritik war und nicht deine. Also in dem Fall kam die Kritik ja, man erfährt zu wenig über den Sprecher von demjenigen, der Podcast seit über 10 Jahren macht. Das und Interesse an Games und an. Zielt die Kritik jetzt darauf, dass man zu wenig über uns erfährt? Nee, über den. Also ich hatte ja gesagt, okay, mein Problem ist tatsächlich, ich erfahre weder in der Nullnummer noch in den weiteren Folgen irgendwas über den Sprecher. Also ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Ich krieg quasi kein Bild, sondern ich krieg nur wirklich Games als Inhalt. Und so gar niemand, also ich habe keine Referenz zu dieser Person. Ich möchte aber wissen, wer erzählt mir da ein bisschen was. Und klar, ich habe aber ein Interesse an Games. Ich habe ein Interesse an Podcasts. Und ich habe die Aufmerksamkeit für Podcasts. Ich höre nämlich täglich ausreichend viele. Dementsprechend, da geht die Kritik, glaube ich, auch so ein bisschen. Und dementsprechend, nee, ich fand, ja, wir haben da durchaus... Wir haben uns Mühe gegeben. Das hat offenbar in dem Fall nicht funktioniert, aber das ist okay. Ein weiterer Punkt wäre der, für wen ist der Podcast? Es haben sich Hörer gemeldet, die vor allem Spiele verfolgen, die sie nie spielen werden. Gut, dann haben wir noch eine Zielgruppe. Leute, die die Spiele nie spielen werden, hören sich einen Talkthrough an. Gut. Okay. Dann danke. Damit haben wir nämlich die Zielgruppe. Wenn das die Kritik an uns war, dass wir vergessen haben, dass es Leute gibt, die sich ein Talkthrough anhören, wobei mich natürlich dann die Frage warum hören beschäftigt. Podcast, aber warum höre ich ein Spiel? Also er erklärt es hier noch weiter, die sie nie spielen werden, aber Interesse an dem Hype haben. Also sprich okay, das sind so Menschen, die Zusammenfassungen von... Ich, der beispielsweise nie Red Dead Redemption spielt, könnte aber das Interesse haben an dem... Aber selbst dann würde ich mir wahrscheinlich nicht 4 Stunden Red Dead Redemption anhören. Obwohl, Reader's Digest für Spiele. Warum nicht? Finde ich interessant. Als Konzept. Das ist okay, dann an der Stelle vielen Dank dafür. Also das ist... Wenn es die Zielgruppe gibt, gerne. Okay. So würde ich vielleicht dann irgendwie auch kommunizieren, aber das sagt nur der kleine Marketing-Nerd in mir, sorry. Ja, also das war so die erste Kritik, die wir bekamen. Ich kann jetzt nochmal reinschauen, wir dürfen ja in deren Discord schauen. Und da gab es unterschiedlicherweise natürlich den Hinweis. Wir hatten ja darauf hingewiesen, dass es weder ein Impressum noch eine Datenschutzerklärung gibt. Mhm. Das fanden einige etwas seltsam, so im Sinne von, ja, warum... Das war in dem Fall keine Kritik, sondern es war einfach nur ein freundlicher Hinweis, weil wenn wir unfreundlich gewesen wären... Hätten wir euch gemeldet. Hätten wir einfach einen Anwalt losgeschickt und abgemahnt. Also das ganz hat anders. Was damit zu tun, also um da ein bisschen Transparenz reinzubekommen. Wir beschäftigen uns beruflich auch mit solchen Themen schon mal. Ja, und also ich sitze tatsächlich ein Büro neben unserem Datenschutzbeauftragten bei unserer Arbeit. Und der ist mein Chef. Und ich bin da gar nicht fiese und will auch niemandem was Böses, sondern das war einfach wirklich ein freundlicher Hinweis. Ja. Was uns natürlich auch unterstellt worden ist, dass wir nach 4 Minuten bereits unsympathisch sind. Danke dafür. Also ich brauche immer 2 Minuten, um den Aushilfsjedi wieder unsympathisch zu finden und ihn loswerden zu wollen. Also ganz ernsthaft, ich habe auf diese Kritik kann ich nur sagen, cool, danke. Wenn du uns wirklich unsympathisch findest, dann hör uns nicht, weil das ist, also sollte irgendwer das jetzt hören, der uns unsympathisch findet, tu dir das nicht an. Ich wüsste auch nicht, warum. Wenn ich mir persönlich begegnen würde, würde ich mich wahrscheinlich entweder nach, keine Ahnung, einer Minute unheimlich sympathisch finden oder nach einer Minute möglichst unsympathisch. Also unheimlich unsympathisch wahrscheinlich sogar. Das heißt, wenn du dafür 4 Minuten gebraucht hast, dann hast du sogar länger gebraucht, um uns unsympathisch zu finden, als wir uns wahrscheinlich selbst unsympathisch finden würden. Ich würde gar nicht mit mir reden, also... Also du kannst von dir selber sagen, du findest dich unsympathisch, wenn du dir selbst begegnest. Ich mag keine anderen Menschen. Ach so, okay, gut. Ah, das erklärt, warum du mich unsympathisch... Wir kommen der Sache näher. Nein, Fakt ist tatsächlich, cool, wenn du uns unsympathisch findest, dann ist es so. Ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn da natürlich fundierte Kritik dahinter steckt. Möglicherweise, warum wir unsympathisch... Vielleicht klingen wir unsympathisch, das kann... Aber Geschmacksurteil ist okay. Ja, also es ist ein Geschmacksurteil. Ich kann damit umgehen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass von den 82 Millionen Deutschen maximal die Hälfte unseren Podcast gut finden könnten. Optimistisch geschätzt. Ja, also ich kann da nicht... Okay. Ich bin da wirklich nicht fiese. Weil stell dir mal vor, du begegnest dir selbst. Oh Gott. Stell dir wirklich vor, du begegnest dir selbst. Wie lange würdest du brauchen, um dich entweder sympathisch oder völlig unsympathisch zu finden und jetzt mal komplett von deiner misanthropen Seite weg? Okay, also wenn ich es dann das mal weggelassen und wir haben es irgendwie geschafft, auch dass ich mit mir selber ein Gespräch anfange, weil das genau. Passiert halt auch sehr selten. Ich glaube, ich würde mich dann tendenziell sympathisch finden. Ich mich auch, weil ich tatsächlich mich ja so verhalte, als würde ich, also ich möchte ja eigentlich ein sozialer, freundlicher, sympathischer Mensch sein, also meinen Mitmenschen gegenüber, und dementsprechend würde ich, glaube ich, relativ offen den Leuten gegenübertreten und in dem Fall auch mir selbst. Aber ja, mei, ich habe ein Weilchen gebraucht, mich zu mögen, also das würde ich nicht wieder aufgeben wollen. Ja, das ist so ähnlich geht's mir auch. Ne? Ja, ansonsten gab es die Kritik. Moment. Genau. Das, was die beiden sagen, ist Quatsch. Impressum, für was denn? Also, das ist halt tatsächlich eine Kritik, die noch kam. Ein Impressum, für was denn? Medienrecht. Telemediengesetz, nee, das gilt. Gilt das noch? Ist das noch Telemediengesetz oder hat es mittlerweile auch eine andere gesetzliche Grundlage bekommen? Aber sind wir jetzt im Proseminar Online-Recht? Nee. Gut, dann ersparen wir uns das. Ja, schauen wir mal noch, was kam denn noch an Kritik? Aber es ist schön, dass der Hinweis so hohe Wellen offenbar geschlagen hat. Ja. Also ich war da auch etwas irritiert, weil tatsächlich war das so ein mir ist das aufgefallen, als ich sagte, ich weiß nichts über den Autoren, ich weiß noch nicht mal, wie er wirklich sicher heißt, weil ich noch nicht mal in dem Impressum nachschauen kann. Und ganz ernsthaft, in dem Impressum muss dann auch nicht drinstehen, wie jemand heißt. Die Mädels von Oh Baby haben ihre Journalistenschule, mit der sie irgendwie kooperieren, drin. Dementsprechend, auch da taucht nicht der echte Name auf, sondern es eine Journalistenschule. Eine vorladungsfähige Adresse. Genau. Das ist, glaube ich, das Kriterium. Ja. Genau, du brauchst eine ladungsfähige Adresse. Wenn du halt keine ladungsfähige Adresse hast, dann hast du halt leider Pech gehabt. Und natürlich kotzen wir beide auch im Strahl über das Impressum, weil ich natürlich auch keine Lust habe, dass ein Nazi vor meiner Tür rumhüpft, weil er die Adresse im Internet gelesen hat. Genau. Und ich glaube, du auch in dem Fall nicht. Ich bin aber da auch weniger angetan, weil ich muss einfach nur laut hoch die internationale Solidarität schreien und der wird von 20 Linken verhauen. Genau. Wir haben noch, genau, die einzige Sache, die ich nicht so gut fand, das ist jetzt vom Autoren selber, also vom kritisierten Autoren selber, war die Behauptung, dass der Puzzle Agent Podcast einen leicht werblichen Aspekt hatte. Da haben wir tatsächlich gesagt, dass wenn zwei Leute positiv über ein Spiel sprechen, dann hat das durchaus immer so ein bisschen begeisternden werblichen Aspekt. Damit meinten wir aber nicht Hashtag Werbung. Also nicht im Sinne von, wir wollen jetzt das Spiel verkaufen, sondern tatsächlich, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, wenn du über ein Spiel positiv sprichst, die PC Games und die GameStar und alle anderen Zeitungen sehen sich eigentlich von Natur aus immer als Kaufratgeber. Also kauf das oder kauf das nicht. Ja. Und die trennen ganz klar journalistischen Content von Werbung. Denn Werbung, da steht Anzeige drüber. Ja. Und die Spielekritik, die Spielebewertung, ja, wir wissen, da kungelt man manchmal so ein bisschen und ja, wenn man das Spiel besser bewertet, dann kriegt man da doch noch eine Anzeige mehr rein ins Heft. Auch da sind ellenlange Geschichten schon gelaufen. Aber tatsächlich ist es doch durchaus so, dass wenn ich etwas kritisiere, ja, und da nichts Negatives dran finde, dann stellt sich ja die Frage, für den anderen, wenn du es gut findest und mir erzählst, dass du es gut findest, ja, soll ich es mir auch kaufen? Mhm. Und damit ist ja automatisch, also wir haben ganz schamlos Two Point Hospital. Da haben wir extrem Werbung für gemacht, das genau, da muss ich auch gerade denken, aber da haben wir auch immer wieder explizit halt darauf hingewiesen, dass es eben keine Werbung ist, sondern dass wir gerade mal einfach unsere gemeinsame Begeisterung für dieses Spiel kundtun. Haben wir damals eigentlich auch die Geschichte wir haben tatsächlich erzählt, dass ich dich da geinfluenced habe? Ja, du hast mich da geinfluenced. Ich habe das irgendwo, das flog halt irgendwo aus dem Netz und dann habe ich es halt auch gespielt. Aber tatsächlich muss man dazu sagen, wir haben dieses Spiel damals natürlich in den Kontext von Jens Spahns, Jörn Spahn. Er heißt Jörn. Jörn. Okay. Jens ist der Zwillingsbruder, den er im Keller eingesperrt hat. Okay. Jörn Spahns Gesundheitsreform haben wir damit draufgesetzt als Marketingstrategie. Und ja, tatsächlich ist es nicht verkehrt, glaube ich, positiv über ein Spiel zu sprechen. Wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben das ganz klar, witzigerweise auf Instagram. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal dieses unbezahlte Werbung-Tag davor gesetzt, was uns auch witzigerweise möglichst wenig Likes gebracht hat. Ich glaube, das ist einer unserer wenigsten geherzten Beiträge gewesen. Okay. Also ja. Wir werden ja eh nicht so häufig geherzt auf Insta. Uns wurde übrigens vorgeworfen, ihr seid ja nur ein 30-Follower-Twitter-Account. Ja, ich glaube, unsere Hörer sind nicht so Twitter-affin. Möglich. Also auf Facebook läuft irgendwie zumindest mit läuft den gut. Leuten und so. Das ist dann halt aber auch nochmal eine Frage, wie man es kommuniziert. Also es ging ja ging in dem Puzzle-Ding ja nicht darum, begeistert rum zu nerden, sondern es war halt auch irgendwie der Anspruch, über das Spiel zu sprechen. Das war dann ein bisschen, ja. Naja, sie waren halt beide begeistert von dem Spiel, sie haben es beide positiv bewertet und ich habe da auch keine böse Kritik gehört und dann geht man natürlich davon aus, dass wenn jemand sagt, okay, das Spiel taugt, kann man spielen, dann sage ich, okay, das ist also quasi eine Kaufempfehlung. Das ist gar nicht böse gemeint. Wir haben auch beide Two Point Hospital halbwegs gut bewertet. Wir haben nicht gesagt, also ich glaube, wir haben keinen großen Kritikpunkt gefunden. Ja, okay, es läuft sich irgendwann tot. Du hast irgendwann tatsächlich so ein den klassischen Aufbaustrategie, es wiederholt sich und es läuft sich an manchen Stellen zumindest ja, zumindest in den Startmomenten tot. Vielleicht hast du hinten raus dann irgendwelche Unterschiede. Ich meine, der Unterschied mit diesem staatlichen System ist zum Beispiel schon mal so ein Switch, der in dem Spiel drin ist, den du allerdings natürlich pervertieren kannst. Also wenn du dann natürlich rausgefunden hast, wie du das pervertierst. Ja. Ist, genau, aber dann ist es wieder ein netter Gesprächsanlass. Und das sind so also Sachen, okay, natürlich kannst du Kritikpunkte an diesem Spiel finden. Ich meine, der Klassiker, wenn wir sind beides Total War Spieler und die KI bringt mich immer wieder zum Schreien. Manchmal, nein, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee, ich sage, manchmal kannst du dich halt auch über solche Sachen aufregen, aber grundsätzlich, wenn wir beide positiv über das Spiel reden und einfach nur sagen, okay, die KI ist kacke, ansonsten taugt das Spiel. So what? Schönes Beispiel, wo jetzt alle so richtig an die Decke gehen, ist Imperator Rom. Habe ich nicht gezockt. Er ist auch relativ neu. Das ist quasi aus dieser Paradox-Schmiede, die auch Hearts of Iron und Europa Universalis und ja, okay, diese ganzen Tabellen, Kalkulations, Weltsimulationen. Ich bin im Bilde, ja. Ja, und jetzt haben sie halt tatsächlich mal aufs Römische Reich tatsächlich einen Nachfolger auf ihr altes Europa Universalis Rome draufgeklemmt. Und ja, mei, ich glaube, die meisten haben noch nicht ganz, also die meisten kacken halt drüber ab, dass es A, vor allem ein Expansionsspiel ist, also so ein Karte bunt malen Spiel ist, dass du natürlich zwischen den Kriegen durchaus auch Handel machen musst, dass du zwischen den Kriegen natürlich trotz allem Bündnisse schließen kannst und dass du diese Bündnisse aber auch in dein Reich reinbekommst ohne Krieg, indem du sie einfach assimilierst. Ja, mei, das kriegt man auch hin. Ich glaube, das wissen viele Spieler gar nicht, dass man auch das zum Beispiel machen kann. Und wer so diese Paradox-Spiele kennt, der weiß auch, dass die mit dem nächsten großen Patch und mit dem nächsten großen DLC komplett anders ausschauen werden schon wieder. Weil das ist ja diese klassische Paradox-Strategie. Also tatsächlich immer ein neues Spiel, das Spiel, das man hat, immer so weit ausbaut. Das ist so ein bisschen wie Civilization. Mhm. Du hast mit diesem jetzigen Umweltaspekt, der da ganz, ganz viel reinspielt, mit Naturkatastrophen und Umweltaspekt, hast du eine ganz andere Strategie auf einmal. Du gehst ganz anders mit dem Planeten um. Du gehst halt um und sagst, okay, wenn ich quasi auf Herrschaft spiele, sprich wirklich den Planeten mir untertan machen und alle Völker platt machen, ja, dann verbrenne ich natürlich hochgradig viel CO2 und blase den ganzen Scheiß in die Atmosphäre, baue meine Städte einfach sicher, sorge dafür, dass mir nichts passiert und versenke die anderen Arsche einfach. Mhm. Und vor allem, dann habe ich, also spätestens wenn ich dann noch Meere habe und dann noch die Flottenhoheit mir hole, naja, super, dann schmelze ich die Polkappen weg und dann läuft ja aber alles. Weil dann kann ich nämlich endlich mal oben und unten lang segeln und lang puddeln mit meinen Schiffchen und jeden platt machen und muss nicht scharf und überall meine Artillerie hinzimmern. Oder eben, ja, ich kann dann auch mit meinen U-Booten, wenn halt tatsächlich die Karte es nicht hergibt, komme ich oben und unten nur mit U-Booten lang unter der Eisdecke. Ja, meine Atomraketen kriege ich dann halt trotzdem irgendwo mal geparkt. Wir kommen vom Thema ab. Ja, Fakt ist, Kritik ist subjektiv bis zu einem gewissen Grad, aber solange du deine Bewertungsmaßstäbe transparent machst, ist das vollkommen in Ordnung. Und ja, ich glaube, vielleicht sollten wir das, das ist das, was ich aus der Kritik auch mitnehme, vielleicht sollten wir das nochmal expliziter machen, jeweils am Anfang, dass wir die vielleicht auch klar ausformulieren und nochmal mit irgendwie im Blog fixieren, so als Disclaimer. Klar. Genau, aber den Anspruch, einen Podcast zu reviewen, haben wir genauso, wie wir auch alles andere besprechen, letzten Endes nach dem Kriterium gefällt oder gefällt nicht. Genau, und ich glaube, das würden wir auch, also wenn wir jetzt irgendwann mal ein Spiel reviewen, also das im Grunde rechtfertigen wir uns ja heute nicht, sondern wir erklären auch einfach mal, was die Kulturbeilage insgesamt auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren generiert werden. Wir werden in der Kulturbeilage immer wieder auch über ja, Kulturprodukte sprechen, also über Konzerte, über Spiele, über Bücher. Vielleicht lese ich mal wieder eins. Ja, ich lese tatsächlich gerade Thrawn. Oh ja, ich hab's vor kurzem gelesen. Also ich lese Allianzen gerade noch. Okay. Und danach kommt ja Thrawn und danach kommt ja Verrat. Das ja erst rauskommen wird. Ja, dann da muss ich mich nochmal kurz mit beschäftigen, ob's da, wie das da eingetaktet ist, ja. Ja, und Fakt ist, diese, also ich lese jetzt gerade Allianzen und ja, also ich habe quasi Verrat so in ferner Sicht und weiß, es kommt dann irgendwann und bis dahin bin ich dann auch hoffentlich durch mit meinen beiden anderen Büchern und okay. Habe das dann tatsächlich als einen Abschluss und kann das dann auch mal bewerten. Ja, dann können wir auch da mal drüber zum Beispiel sprechen. Und auch da, die Frage ist wirklich, ich würde jetzt schon über dieses Buch so ein bisschen eine Meinung haben. Ich finde zum Beispiel den Charakter viel zu positiv gezeichnet noch momentan. Also er ist halt so der Sherlock Holmes der Galaxis. Ja. Also er hat so diesen überragenden Beobachtungsstil. Und du denkst dir ja. So, okay, wenn du weißt, wie dieser Typ am Ende drauf geht, also so in der Zahn-Trilogie, in der er dann drauf geht, ja, das ist dann schon immer so schön. Also dementsprechend so viel Beobachtungsgabe. Also er wird zum Beispiel da merke ich, also ich bin gespannt, wann tatsächlich der Switch kommt, weil momentan wird er sehr glorifiziert. Ja. Und es nervt, dass er mit Anakin Skywalker durch die Gegend rennt. Ach stimmt, die Nummer ist das, ja, okay. Und also da merke ich halt auch zum Beispiel, das sind so Sachen, da kann ich jetzt schon quasi so jetzt schon so ein bisschen eine Review abgeben. Und ja, ich will das Ding weiterlesen. Also es macht momentan noch sehr viel Spaß, weil gerade dieser Konflikt mit Darth Vader macht halt sehr viel Spaß. Mit Anakin nervt es eigentlich eher. Da ist er eigentlich eher so ein nerviger Klugscheißer, der mir tierisch auf den Zeiger geht. Das ist ja, das sehe ich dann ein bisschen entspannter. Star Wars Charaktere haben für mich immer was insgesamt immer so ein bisschen was Operettenhaftes und Thrawn ist ein sehr operettenhafter Charakter. Ja. Aber der Witz ist, warum ich diesen Charakter so unheimlich mag, ist halt, weil er halt eigentlich einer von den Schurken ist. Und man mag ihn trotzdem. Ja, ja. Das ist genau. Ja, wobei, momentan mag ich ihn ja so arg nicht, weil er ja wirklich... Weil er nervt, ja. Naja, er hat halt wirklich diesen Sherlock Holmes Aspekt, dass er halt wirklich so sagt, ja. Okay, ja, ich weiß ja eigentlich alles und ich beobachte okay. Eigentlich alles. Ja. Dann wirst du, ich glaube, du wirst an Thrawn deine Freude haben. Ja, ja, ich gehe ganz stark davon aus. Ich habe ja, wie gesagt, die Zahn-Trilogie später gelesen und die anderen Sachen auch. Und da ist er ja durchaus ein spannender Charakter. Ja. Also spannender als zum Beispiel Admiral Dala. Oh. Oder denkst du, ja, okay. Ja, wir kommen übrigens wieder von Stöckchen auf Hölzchen und wieder zurück. Nee, darauf wollte ich ja gerade raus. Also wir, das ist in dem Fall kein Rechtfertigungspodcast. Sondern ja, aber wir fangen jetzt wieder an, über inhaltlich zu werden. Nö, ich war mit Dala eigentlich am Ende. Also Dala ist echt das Letzte. Nee, tatsächlich, wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sicherlich in der Kulturbeilage über andere Kulturprodukte reden, über andere Podcasts werden wir auch mal wieder eine Review machen. Genau, ihr dürft das dann gerne auch kritisieren, also da keine Angst. Und ich glaube, wir stellen noch mal eine Bewerbungsrunde aus. Also alle, die sich jetzt beworben haben, würde ich jetzt erstmal... Wollen wir davon noch ein Reviewen oder wollen wir einfach nochmal dazu aufrufen, auf das quasi irgendwer was vorschlagen kann, so im Sinne von, weil wir haben zum Beispiel den Erstmal Kaffee-Podcast. Ja. Reviewen wir. Können wir reviewen oder können wir halt auch sagen, okay, bewerbt euch einfach nochmal. Wir haben die Taschen-Uschis, das wird schwer für mich zu reviewen, weil ich höre die beiden Damen, deswegen haben wir übrigens den auch nicht als erstes genommen, weil ich höre die beiden Damen tatsächlich aktiv, beteilige mich aktiv an den Sendungen, also sprich, ich kommentiere und habe auch schon einen Redebeitrag eingereicht, also eine Voice-Aufnahme. Wir können das trotzdem reviewen, und vielleicht finde ich es scheiße und dann reden sie nicht mehr mit dir. Nein, mir geht es eher darum, also für mich wäre es so, ich müsste quasi die Nullnummer nochmal hören, obwohl ich sie eigentlich schon kenne und ich könnte quasi keine Folge rauspicken, weil ich ja quasi alle schon mal gehört habe. Und die aktuellste habe ich halt auch immer schon gehört. Das heißt, in dem Fall wäre die Arbeit sowieso nur bei dir. Weil ich könnte natürlich über das gesamte... Da wäre es zum Beispiel sehr interessant, zumindest zu sehen, wie du eine wie du einen Podcast bewertest, bei dem ich das Gesamtwerk kenne. Ja, das wäre dann durchaus, das ließe sich mal nicht. Ich würde sagen, also wir können da gerne dazu aufrufen, bewerbt euch weiterhin. Entweder bewerbt euch oder schlagt irgendwas vor, was ihr geil findet. Natürlich wollen wir jetzt bitte nicht dazu aufrufen, dass ihr irgendwas vorschlagt, was scheiße ist. Nehmen wir an, jetzt kommt irgendwer auf die Idee zu sagen, auch wie ich kenne einen richtig dreckigen, schlechten Games-Podcast, den ich eigentlich hasse wie die Pest. Den schlage ich jetzt vor. Wir finden das raus, dass ihr diese Intention habt, und dann loben wir den Podcast über den grünen Klee. Ja, darauf würde ich gerade raus. Also wer uns jetzt damit trollen möchte, Entschuldigung, nein. Genau. Ja, so nicht. So nicht, Freunde, so nicht. Genau. Aber nee. Wir müssen noch Danke sagen. Wir müssen noch wir sagen Danke für die Kritik erst einmal, und ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr uns kritisiert, dass wir euch eine ganze Folge widmen in Zukunft. Das war jetzt, wir mussten da nur was klarstellen. Ja, es ist auch einfach nur mal die Transparenz tatsächlich, und auch wirklich für jeden, der jetzt unseren Podcast hört und sagt, Kulturbeilage. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist es genau eigentlich. Also das ist Kulturbeilage. Wir werden häufig über kulturelle Dinge sprechen. Und wer zum Beispiel unsere normalen Folgen kacke findet, aber die Kulturbeilage durchaus interessant, kann zum Beispiel jetzt in dem ganzen Feed immer nur die Kulturbeilagen hören. Ja, siehst du mal. Genau, wir machen dann auch mal eine Folge zum Gesamtwerk von Juli C. Das haben wir ja auch schon geklärt. Und wir werden in Zukunft auch sicherlich über Kunst sprechen, denn da müssen wir Danke sagen. Ja, sehr, danke sogar. Danke haben, sehr, nämlich. Wir haben vielen, vielen Wunderdanke im Miese sein, wie auch immer, um den großen Jar Jar Binks zu zitieren. Genau, wir haben auf Instagram von zwei Damen, nämlich von der Mel und von der Steffi, Kunstwerke bekommen. So sehen wir angeblich laut diesen Damen aus. Es ist zumindest schon mal sehr spannend. Ja, es gibt schon so ein paar Tendenzen dahin. Genau, ohne zu viel zu verraten, in einen von den Vieren habe ich mich verliebt. In einen von den Vieren? Den fand ich, das waren ja zweimal Zeilenende, zweimal Auslaufserie. Genau. Also einen von denen fand ich richtig schnuckelig. Also einen von den Zeilenendes hoffentlich. Das muss ich nochmal kurz gucken. Das waren ja das andere Bildchen, glaube ich. Die hat uns nicht getaggt. Die hat uns nicht getaggt. Ich such's kurz raus. Also vielen, vielen Dank. Das ist, man kann es nicht oft genug sagen. Ich muss da auch ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen, dass ich so selten Feedback verteile in der Blogger-Szene, wo ich dann doch ein bisschen munterer noch bin, auch wenn ich nicht mehr selber schreibe. Das ist unglaublich toll, dass ihr euch wirklich hingesetzt habt und da was gebastelt. Du meinst den hier? Ja, ich meinte den. Ja, das bist du. Der das Philosoph. Bin ich. Der Philosoph von Misao 83. Also falls ihr mal sehen wollt, wie das Zeilenende und ich angeblich ausschauen, Misao 83 und Schattenbinder heißen die beiden Damen auf Insta. Übrigens, wir heißen Die Elite Podcast, sind auch auf Insta, und wenn uns noch einmal einer schreibt, hast du ein Bild von dir, dann gehe ich an die Decke. Weißt du, was wir da machen? Dann schicken wir Dickpics. Nein, das machst du dann vielleicht, aber ich nicht. Nein, nicht die von unseren. So einen großen Weitwinkel habe ich nicht. Also, nee, tatsächlich, nee, mache ich nicht, aber ganz ernsthaft, wieso kriege ich eigentlich Schminktutorials auf Insta, wenn ich mit unserem Account online gehe? Weil wir weiblich sind. Die Elite ist nicht weiblich. Hast du mal als Geschlecht weiblich eingegeben, weil Marlena und so? Nee, mich nicht. Auf Instagram sind wir geschlechtslos. Aber vielen, vielen Dank erstmal für diese beiden Entwürfe, die von uns jeweils. Mhm. Falls ihr das auch machen wollt, macht es und gebt uns bitte noch irgendwie so einen Hinweis. Ich weiß nicht, sprechen wir in der nächsten Folge darüber, wie wir wirklich aussehen? Machen wir da dann mal so eine Insta-Story oder wollen wir das noch schieben? Das wäre ja quasi, also als nächstes geht ja jetzt erst Das Dingenskirchen online, die reguläre Folge, die wir vorher aufgenommen haben. Ja, also jetzt kurz, ein Tag vor der Wahl geht jetzt die reguläre Folge online. Genau, und dann das noch wären wir die, das hier ist jetzt quasi die erste Folge im Juni. Übrigens, total doll Meta in der Folge zu machen. So, das heißt, wir wären dann mitten im Juni. Genau, also nein, ich würde sagen, wir rufen jetzt nochmal auf und ja, dann sprechen wir aber in der übernächsten Kulturbeilage oder in der regulären Folge darüber. Ich würde es in der regulären machen, weil tatsächlich eine reguläre dann tatsächlich mit einer Insta-Story ja viel, viel mehr Werbung, viel, viel mehr Hörer. Ja, genau, aber nee, wir rufen jetzt auf und dann müssen wir nochmal eine Folge warten und dann können wir darüber sprechen. Okay, das heißt, wir machen... Das heißt, wir sind jetzt am wahrscheinlich 2. Juni. Das heißt, 14 Tage drauf kommt die nächste Kulturbeilage, Extrablatt, was auch immer es dann ist, sein mag. Und damit werden wir am 16. Das heißt, am 21., 22., 23. So. Also die Folge würde ja eh dann quasi released, nachdem wir eigentlich mit einer Insta-Story live sind. Die Insta-Story würde ja live gehen an dem Tag, an dem wir sie aufnehmen und dann quasi die Folge. Wir treffen uns dann einfach nochmal nur für eine Insta-Story. Wir können ein Bier trinken dabei. An einem Samstag oder Sonntag, ja. Ja. Bei gutem Wetter im Park. Perfekt, ja. Also wenn du da haben wir dann auch kein Internet. Wenn du mal wieder Ausgang bekommst, dann gehen wir Bier trinken. Ich hab Ausgang, aber die Frage ist jetzt eher im Park. Zum Beispiel. Ja, der Internet im Park, Insta-Story. Ich stell dir mein Datenvolumen zur Verfügung. Musst du dein Handy nehmen. Das ist okay. Okay, also ihr habt gehört, wenn das Zahlenende Datenvolumen hat, dann haben wir auch eine Insta-Story für euch. Ja, ansonsten müssen wir halt einfach irgendwo eine Kamera hinstellen. Nein. Kriegen wir auch hin. Ja, also falls ihr wissen wollt, wie die Elite tatsächlich aussieht, folgt uns auf Instagram. Wir verraten es irgendwann. Join our channel. Discord, wollen wir sowas auch mal haben, so ein Discord? Nein. Wollen wir Zwietracht sehen? Abstiegsängste erzeugen? Nein, ich bin nicht dein Therapeut. Ja, aber so ein Discord-Channel, da krieg ich schon... Ich bin nicht dein Therapeut. Also ich betreue ja inzwischen seit Instagram und Twitter. Das wäre ja was für dich, Discord. Ich bin nicht dein Therapeut. Du musst nicht meiner sein, du musst den Therapeuten für die Hörer spielen. Ich bin nicht Ed dein Therapeut. Passiert eigentlich irgendwas auf Ask.fm? Gibt's den noch? Ja klar. Nein, Ist von einem U-Boot gerammt worden. Was wir noch wirklich schuldig sind, und da müssen wir tatsächlich irgendwann auch noch dran. Die Tage machte es in unserem in unserer WordPress-Präsenz auf einmal Ping Back. Und ich dachte mir, hoppla, da war doch was. Wer hat uns denn da gepingbackt? Welche Bitch war das? Es gibt tatsächlich noch Menschen, und da müssen wir tatsächlich mal hinterher, die tatsächlich noch für einen Preis nominiert wurden. Oh Gott, das Thema haben wir doch abgefrühstückt gehabt, oder? Nee, die Folge haben wir nie veröffentlicht und die Abstimmung noch nicht gestartet, weil wir tatsächlich... Die Serie ist eingestellt. Also es gibt zumindest Menschen, die jetzt noch den Elite Award weitertragen. Ja, das ist aber wie der Liebste Award, das ist so ein... Ja, aber die scheiß Statue muss weg. Ich will dieses Geraffel nicht mehr in meiner Bude stehen. Ich hab doch jetzt Platz in meinem neuen Zimmer. Ja, aber ich will das Ding verschenken. Ich möchte das irgendeinem Blogger schenken und sagen, hier, lieber Blogger, hast du was von dem Podcaster. Und ich will jetzt, also ich meine, du hast diese Geschichte mitbekommen mit den Instagrammern in der Türkei? Nein. Ja, da hat irgendwer gesagt, hier, liebe Instagrammer, wir zahlen euch ein Hotel, kommt in die Türkei, macht mal Werbung für uns. Und dann sind diese Instagrammer tatsächlich dahin gefahren am Flughafen, da wurde dann gesagt, hier, gebt mal bitte eure Pässe, wir müssen da prüfen. Dann hat man die, kriegt die im Hotel nachher wieder, dann hat man die in ein Büssle gesetzt und hat die in Richtung Hotel fahren lassen, also raus aus der Stadt. Weit, weit, weit, weit ins Landesinnere. Und währenddessen haben sich Leute einfach mit den Pässen verpisst. Cool. Mit anderen Worten, diese Firma, die sie da gebucht haben, die haben auch nie nachgeprüft, ob es die wirklich gibt. Die gibt es nämlich nicht wirklich. Und dementsprechend, ja, reingefallen. Ja. Die Pässe konnten dann perfekt verkauft werden, weil so ein Ding ist durchaus ein bisschen ein paar Euro wert. Ja. Dementsprechend. Bei uns müsst ihr keine Pässe abgeben. Genau, dementsprechend möchte ich jetzt natürlich Bloggern und Influencern irgendwas Gutes tun und unseren Preis nochmal näher bringen. Also, falls ihr jetzt tatsächlich immer noch nicht wisst, was es ist, übrigens, es gibt einen Elite Award, den haben wir in Folge 22 der ersten Staffel ins Leben gerufen. Was? Folge 22? Das fragst du mich. Ja, Magen-Darm mit Award oder sowas. Er kann sich sogar die Folgen machen. Ja, Fakt ist, es gibt diesen Award. Falls ihr Blogger seid und euch berufen fühlt, hiermit seid ihr nominiert. Genau. Ja. Können wir jetzt Schluss machen? Du hast schon der Knast auf Kippe, oder? Ich hab Schmacht. Außerdem ist das Thema seit einer halben Stunde durch und du weißt auch, ich hier leide unter solchen Enden wie das Ende vom Herrn der Ringe. Ja, aber wir sind doch noch gar nicht, wir haben jetzt noch viele Themen durchgefrühstückt. Also dementsprechend, falls ihr euch fragen solltet, warum wir keine 3-Stunden-Folgen aufnehmen wie andere Podcasts. Hält die Batterie nicht so lange? Nee, du willst rauchen. Richtig. Tschüss. Tschüss.